ein Song ganz allein für dich. Okay. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand, ich lieb dich mehr als man sich vorstellen kann. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Denn vom ersten Augenblick schon war's mir klar, so jemanden wie dich gibt's kein zweites Mal. Das Rad des Lebens dreht sich doch bevor ich weiterfahr, mach ich halt bei dir und nehm dich mit, oh ja. Wir sind genau auf einer Wellenlänge, für dich empfinde ich wirklich eine ganze Menge. Komm, ein Moment vergeht, ohne dass ich an dich denke. Wenn wir zusammen sind, sind das die schönsten Momente. Ich kann's mir nicht erklären, du warst einfach da, und ich will mich nicht wehren, denn es ist wunderbar. Und ich weiß, ich bin dein und du bist mein, und so soll's sein, so soll's sein. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand, denn du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Denn ganz egal was noch kommt und ganz egal was passiert, immer wenn was ist, wirst du sofort informiert. Ich vertrau dir und damit geht's mir gut, und auch in schlechten Zeiten, da machst du mir Mut. Und ich sag, das ist ein Song ganz für dich, mein Schatz, und der dreht sich nur um diesen einen Satz. 3 Wörter und 12 Buchstaben, ich liebe dich, das wollte ich dir nur sagen. Yo, komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand, denn du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand. Wir sind genau auf einer Wellenlänge. Für dich empfinde ich wirklich eine ganze Menge. Kaum ein Moment vergeht, ohne dass ich an dich denke. Wenn wir zusammen sind, sind das die schönsten Momente. Ich kann's mir nicht erklären, du warst einfach da, und ich will mich nicht wehren, denn es ist wunderbar. Und ich weiß, ich bin dein und du bist mein, und so soll's sein, so soll's sein. Komm und gib mir die Hand, diesen Weg gehen wir zusammen. Komm und gib mir die Hand, ich lieb dich mehr als man sich vorstellen kann. Komm und gib mir die Hand, zusammen, komm und gib mir die Hand. Komm und gib mir deine Hand. Denn du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Komm und gib mir deine. Komm und gib mir die Hand.